Zimmervermittlung bei Weiterreise. A8b. Hören Sie. Wonach fragt der Tourist? Notieren Sie. Wir suchen ein Hotel für 4 Tage am Meer. Können Sie uns beraten? Gern. Es gibt freie Zimmer im Hotel Michali. Was kostet ein Doppelzimmer? Sie müssen den Tagestarif nehmen. Mit Halbpension sind das 75 Euro pro Person. Und wie ist das Hotel? Es ist ein 4-Sterne-Hotel mit Schwimmbad. Es liegt direkt am Strand. Alle Zimmer haben Terrasse oder Balkon. Gibt es ein Sportangebot? Man kann segeln, surfen, Wasserski fahren und Tennis spielen. Es gibt auch eine Tauchschule. Haben Sie noch andere Angebote? Sie können natürlich ein Hotelzimmer für eine Woche buchen. Im Hotel Neptun zahlen Sie 298 Euro pro Person. Allerdings kann man da nicht surfen und tauchen. Das ist nicht so wichtig. Soll ich fragen, ob Sie noch ein Zimmer frei haben? Ja, bitte. Für wann? Ab nächsten Montag.